Ibn Qayyim rahimahullah sagt, dass die Beweise dafür, dass derjenige, der das Gebet unterlässt, ein Ungläubiger ist bei Allah, er sagt, dafür gibt es im Koran und der Sunna viele Beweise. Er sagt in seinem Buch 10 Beweise aus dem Koran. Und dann nehmen wir inshallah einige davon, zum Beispiel in Surat Al-Qalam, das Schreibrohr. Der Schreibrohr, die Sura, die nach Surat Al-Mulk kommt. Nun, in der Sura sagt Allah Azza wa Jal, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Ich schließe das besser vor, die Übersetzung. Allah sagt in diesem Vers, am Tag, da manch oder da ein Schenkel entblößt wird, ein Ausdruck, der den Schrecken bezeichnet. Das heißt auch, dass die Angelegenheit ernst wird am Tag der Auferstehung und sie aufgerufen werden, sich anbeten niederzuwerfen am Tag der Auferstehung. Aber da werden sie es nicht können, sagt Allah im Koran. Während ihre Blicke demütig sind und Erniedrigung sie bedeckt. Dabei waren sie doch bereits aufgefordert worden, sich anbeten niederzuwerfen, als sie noch heil waren, als sie auf dieser Erde waren. Ja, am Tag der Auferstehung werden die Menschen aufgerufen, sich niederzuwerfen vor Allah. Und dann werden diejenigen, die hier das Gebet verrichtet haben, sie werden sich niederwerfen. Und all diejenigen, die das Gebet hier nicht verrichtet haben, die werden sich an jenem Tag wünschen, sich niederzuwerfen vor Allah, aber sie werden es nicht können. Allah wird es ihnen nicht erlauben. Sie werden so stramm stehen und sie werden es nicht können. Und sie werden es so sehr wollen. Aber Allah sagt über sie, aber sie wurden noch aufgerufen, dass sie beteten, als sie doch hier auf dieser Erde waren, als sie heil waren, als sie gesund waren, als sie das Gebet verrichten konnten. Ibn Qayyim nimmt das als einen Beweis für diese Sache. Einen anderen Beweis nimmt er in Surat Al-Mudathir, in dem Allah Azza wa Jalla sagt, dass die Leute des Paradieses die Leute in der Hölle fragen und sagen zu ihnen, ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. Das ist ein sehr, sehr strenger Beweis, subhanallah, für diese Sache. Eine sehr große Ermahnung für diejenigen, die nicht das Gebet verrichten. Diejenigen, die im Paradies sind, werden diejenigen, die in der Hölle verbrennen, zu ihnen rufen und mit ihnen sprechen und zu ihnen sagen, O ihr, die euch in Sakhar ist ein Name vom Höllenfeuer, O ihr, die euch im Höllenfeuer befindet, was hat euch da reingebracht? Was ist der Grund dafür, dass ihr in der Hölle seid? Und was ist ihre erste Antwort? Ihre erste Antwort, قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Wir waren nicht von den Betenden. Wir haben nicht zu denen gehört, die beteten. Wir haben nicht gebetet. Das wird ihre erste Antwort sein, bevor sie andere Sachen erwähnen und nennen. Das heißt, dass derjenige wirklich aufpassen soll. Annie, du liest und du hast Beweise, ganz klare Beweise dafür, dass wenn du das Gebet nicht verrichtest, dass du in der Hölle landest. Und er nennt auch die Ayah in Surat Al-Ma'un, die wir auch gerade kurz besprochen haben, dass Allah über diejenigen spricht, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. In Surat Al-Ma'un, dass Allah über diejenigen sagt, diejenigen, die beten, beziehungsweise Ein Fluss aus Feuer in Jahannam ist für diejenigen, die das Gebet verrichten, aber nachlässig in ihren Gebeten sind. Und nachlässig bzw. ihre Gebete nicht pünktlich verrichten, so wie Allah es möchte. Und du kannst nicht beten, so wie du es möchtest. Du bist der Diener und Allah ist dein Herr. Du bist nicht der Chef. Du bist der Sklave und du hast einen König. Deswegen hast du zu gehorchen und du hast das zu verrichten, was dein Besitzer von dir möchte, so wie er es möchte. Du gehst auch nicht in der Firma, wo du arbeitest, und der Chef sagt dir, du hast Frühschicht, du kommst aber abends. Und der Chef sagt dir, du sollst Brötchen backen, aber du backst einen Huhn. Geht nicht. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Und was denkst du erst, wenn wir über diese große Angelegenheit reden, dass Allah dich erschaffen hat, obwohl du nicht da gewesen bist oder existiert hast? Und Allah hat dich erschaffen und all seine Gnade erwiesen. Und dann verlangt er von dir, dass du für ihn wenige Minuten am Tag das Gebet verrichten sollst, das dir nützt und Allah braucht es nicht, dass du dann das Gebet so verrichtest, wie du noch möchtest, zu der Zeit, in der du möchtest, auf eine Art und Weise, wie du möchtest. Subhanallah. Wie gesagt, deswegen in diesem Vers sieht man auch, dass Allah dann gesagt hat, dass ein Fluss von Jahannam, Feuer und starke und gewaltige Ermahnung für denjenigen, der das Gebet nur vernachlässigt, nicht richtig verrichtet, nicht pünktlich verrichtet. Wie ist es erst dann mit demjenigen, der es komplett und gänzlich unterlässt, subhanallah. Das sind Beweise dafür, dass derjenige gar kein Muslim ist. Und der vierte Beweis, den Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnte, ist über diesen Vers, den wir auch besprochen haben in Surat al-Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Dann folgen ihnen Nachfolgende, die das Gebet vernachlässigten oder gänzlich unterließen. Er sagte, das ist auch ein Beweis dafür. Und er sagte, Ibn al-Qayyim sagte, dass dieser Fluss Al-Ghay, das ist فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ in Surat Maryam, für sie wird Al-Ghay über sie kommen. Al-Ghay, Ibn al-Qayyim rahimahullah, und ihr wisst, wer Ibn al-Qayyim ist, einer der größten Gelehrten des Islams, er sagte, dass dieses Feuer ist von den tiefsten Stufen des Feuers. Und er sagte, die tiefsten Stufen des Feuers sind für die Heuchler. Und da kommen keine Gläubige hin. Die Muslime, die kurz in die Hölle kommen oder für eine bestimmte Zeit, für eine festgesetzte Frist oder eine Zeit, die kommen in die Hölle, die kommen aber nicht in diese schlimme Stufe der Hölle. Deswegen sagt er, das ist auch ein Beweis, dass diejenigen, die nicht das Gebet verrichten, Ungläubige sind und für Ewigkeit in der Hölle bestraft werden. Und es gibt noch andere Beweise natürlich. Auch wie zum Beispiel in Surat At-Tawbah, dass Allah sagt, فَإِنْ تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Und wenn sie, die Ungläubigen oder die Heuchler, und wenn sie Tauba machen und zu Allah zurückkehren, in Reue zurückkehren und das Gebet verrichten und die Zakat, die Pflichtabgabe entrichten, so werden sie eure Brüder im Glauben sein. Das heißt, was waren sie vorher? Wenn die keine Reue machen, wenn die nicht das Gebet verrichten, dann. Wenn sie es tun, dann werden sie eure Brüder sein im Glauben. Es gibt noch viele Beweise darüber. Und in Hadithen, er hat 12 Hadithe aufgezählt, Ibn al-Qayyim rahimahullah, für den Beweis, dass derjenige, der das Gebet unterlässt, Kafir ist, Ungläubiger ist. Als erstes nannte er den Hadith, der überliefert wird bei Sahih Muslim von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, dass der Prophet sagte, zwischen dem Mann und dem Unglauben und der Götzendienerei ist das Unterlassen des Gebets. Zwischen dem Menschen und dem Unglauben und der Götzendienerei ist eine Sache. Welche? Das Unterlassen des Gebets. In einem anderen Hadith sagte der Prophet ﷺ ungefähr das Versprechen, zwischen uns und ihnen, zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Al-Ahd alladhi baynana wa baynahum, wie kann man diese Sache übersetzen? Al-Ahd. Der Vertrag, ungefähr der Vertrag zwischen uns und ihnen, zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen, ist das Gebet. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Derjenige, der es unterlässt, er hat Unglaube begangen, sagt der Prophet s.a.w. Und Abdullah ibn al-As radiallahu anhu sagte, er hörte den Gesandten Allah s.a.w. sagen, wer seine Gebete bewahrt, pünktlich und gut verrichtet, so wird es für ihn am Tag der Auferstehung nur Licht und ein Beweis für ihn, Burhan, in die Beweise für ihn und Errettung sein, seine Rettung. Und wer nicht darauf achtet, auf das Gebet achtet, so wird er am Tag der Auferstehung kein Nur, kein Licht und keine Beweise für ihn haben, sondern nur gegen ihn. Und er wird auch keine Rettung vorfinden. Und der Prophet sprach weiter und sagte, und er wird mit Pharaon, mit Pharao, dem schlimmsten der Geschöpfe, der sich als Gott beschrieb und die Menschen befiel, ihn anzubeten, der schlimmste von den Satanen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam spricht im Hadith weiter und sagt über diesen, der das Gebet vernachlässigt und so weiter. Er sagt über ihn, er wird mit Pharaon und Haman und Qarun und Ubay ibn Khala und er wird mit ihnen sein am Tag der Auferstehung. Und wo sind die? Wo sind die ihnen? Im Paradies 100% nicht. Und in der Hölle 100%. Aber wo in der Hölle? Wo wird Pharaon sein? Und Ubay, die Heuchler, zur Zeit des Propheten, ja, wo werden die Heuchler sein? Und Pharaon und Haman, ja, die Nahestehenden, die Generäle von Pharaon. Und Qarun, der dachte, wegen seinem Geld ist er. Wo werden sie sein? Deswegen soll ihn jeder achten, jeder drauf oder jeder diese Ermahnung annehmen und Allah fürchten, wenn er das Gebet nicht verrichtet, beziehungsweise schon nicht richtig verrichtet. Und Umar sagte auch, dass derjenige, der das Gebet unterlässt, nichts vom Glauben besitzt. Er hat nichts vom Glauben. Er besitzt nichts von unserem Glauben. Und keine Gefährten haben ihm widersprochen in dieser Sache. Und Al-Dhahabi, rahimahullah, sagte in seinem Buch, dass eine Frau vom Volk Israels Unzucht begang und sie wurde schwanger. Aber sie bereute und sie kam zum Gesandten Allahs Musa a.s. und sagte ihm, was ihr passierte, ja, dass sie Unzucht begangen hat oder Unzucht begangen und dass sie schwanger wurde. Und Musa a.s. hat sich erschrocken, als er das hörte. Das war für ihn so, hat er noch nie gehört, so eine schlimme Sache. Ja? Er hat sich erschrocken und er sagte zu ihr, geh hinaus aus meinem Haus, denn ich fürchte, dass Feuer auf uns herabkommt. Du hast so Schlimmes begangen, so eine schlimme Sache gemacht. Sie ging hinaus und Jibril a.s. kam zu Musa a.s. und sprach, O Musa, Allah der Erhabene sagt dir, warum hast du diese Frau weggeschickt, obwohl diese bereits bereute. Jibril sprach weiter, O Musa, weißt du nicht, wer viel schlimmer ist als diese Frau? Er sagte, Musa a.s. sagte, gibt es etwas, das noch schlimmer ist als dies? Musa a.s. sagte, gibt es noch etwas noch Schlimmeres, als dass jemand Unzucht begeht? Und dann noch, dass sie schwanger wird in Haram, im Verbotenen. Und Jibril a.s. sagte zu ihm ja. Er sagte zu ihm, derjenige, der absichtlich das Gebet unterlässt. Nur Allahu A'lam, wie stark diese Überlieferung ist, kann sein, dass es auch von den Israelis ist, aber auf jeden Fall hat es Al-Dhahabi erwähnt. Und ihr kennt auch den Hadith vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, der sehr, sehr wichtig ist in diesem Bereich oder in diesem Vortrag über dieses Thema, dass der Prophet sagte, dass das Erste, wonach der Diener Allahs am Tag der Auferstehung gefragt wird oder befragt wird von Allah Azza wa Jalla, wird das Gebet sein. Das zeigt dir die Stufe des Gebets. Allah fragt dich nicht zuerst über dieses und jenes, wie warst du zu deinen Eltern, hast du gefastet, hast du das gemacht, hast du dies und das und das. Nein, nein, nein. Die allererste Frage wird sein, er wird dich fragen nach dem Gebet. Und der Prophet sagte, wenn das Gebet gut ist, so wird das, was danach sein, auch gut sein. Wenn das Gebet schlecht war, so wird alles, was danach sein, auch schlecht sein. Beziehungsweise angenommen und nicht angenommen. Ja? Beziehungsweise wenn das Gebet vollständig ist und gut gemacht hast, dann wird alle Fragen, die darauf folgen, inshallah angenehmer sein als diese. Aber wenn es unvollständig und schlecht verrichtet wurde, dann wird es schwerer und schwerer. Und beziehungsweise sogar, vielleicht wirst du danach gar nicht mehr gefragt, wenn du das Gebet ganz unterlassen hast. Und als letztes, und inshallah, ihr wisst natürlich, dass es in dieser Sache eine Meinungsverschiedenheit gibt bei den Gelehrten. Ja, das erwähnen wir natürlich, weil es ist nun mal so, dass diese ganzen Ayats und Verse im Koran und die Hadithe vom Prophet, dass man manche von ihnen sowohl als auch erklären kann. Als Gelehrter. Ja, deswegen haben viele Gelehrte und Sahaba denjenigen als Ungläubigen erklärt, der das Gebet gänzlich unterlässt. Und die haben starke Beweise dafür. Und jeder von uns, jeder Mensch, der soll auf Nummer sicher gehen. So wie wenn man Tijara macht, so wie wenn man Handel treibt oder sonst irgendwas, da geht man auf Nummer sicher. Ja, zum Beispiel, ich kenne ja dieses Spiel, was sie machen, wer wird Millionär? Manchmal, wenn es brenzlig wird, dann sagt er, ich höre auf. Ich nehme lieber so eine kleinere Summe mit, als dass ich nachher alles verliere. Ja, im Allgemeinen, deswegen soll man auch im Gebet, besonders in diese Sache, weil das sind alles Kleinigkeiten, das sind uninteressante Sachen. Aber in dieser Sache, du schwebst, bei dieser Meinungsverschiedenheit, schwebst du nur unter einer Sache. Entweder gehst du für alle Ewigkeit in die Hölle, oder du wirst für eine lange Zeit in die Hölle gehen, die Allah kennt. Und dann kommst du irgendwann mal raus. Ja, du bist zwischen diesem und jenem. Und ich weiß nicht, wenn einer gläubig ist und wirklich an die Hölle glaubt, dass er das in Kauf nimmt und absichtlich die Tat macht, beziehungsweise die Pflicht unterlässt, mit der er eine einzige Sekunde oder Minute in die Hölle geht, nee, geht nicht. Der glaubt nicht richtig an die Hölle oder der weiß gar nicht, was Hölle bedeutet. Ja, und deswegen sei dir sicher, dass wenn du das Gebet unterlässt, entweder wirst du ewig in der Hölle sein, ein richtiger Ungläubiger, egal wenn du dich Mohammed nennst, egal wie du dich nennst, egal wie du dich gibst, egal wie du aussiehst, dein Bart kannst du um deine Füße wickeln, egal wie du aussiehst, du hast, ja, wenn Allah dich als Ungläubiger sieht, dann bist du ungläubig und dann wirst du für alle Ewigkeit in der Hölle bleiben. Oder du bist einer der allerschlimmsten Gläubigen, Muslime, und du wirst für eine bestimmte Frist in der Hölle landen. Möge Allah uns davor bewahren, eine Sekunde in der Hölle zu bleiben. Inshallah, als letztes, inshallah, noch ganz kurz an diejenigen, die Gebete zu Hause verrichten. An diejenigen, die Gebete zu Hause verrichten. Dass sie auch Allah fürchten sollen. Wofür wurden die Gebetshäuser Allahs gebaut, subhanallah? Wofür? Wenn man das Gebet zu Hause verrichtet. Und schaut auf die Belohnung, subhanallah. Und rechne mit dir selbst ab in dieser Sache. Der Prophet sagt, dass du ja nie das 27-fache an Belohnung hast. Und billahi alaikum, ich frage euch im Namen Allahs, jeden Einzelnen von euch, stellt euch vor, ihr macht eine Arbeit, einen Job zu Hause, am Computer, oder die Frau muss nähen, oder eine bestimmte Arbeit, die man zu Hause macht. Und der Chef, dein Chef bietet dir 1000 Euro an, wenn du diese Arbeit zu Hause machst, ja? Er bietet dir 1000 Euro an. Für die gleiche Arbeit, für die gleiche Zeit, bietet dir dein Chef das 27-fache an. 27.000 Euro. Aber du musst diese Arbeit in der Firma machen. Ich frage euch im Namen Allahs, würde irgendeiner von euch diese Arbeit dann zu Hause machen? Niemals. Und das ist ein kleines Beispiel. Das Gebet ist, man kann das nicht vergleichen. Unvergleichlich. Deswegen, Allah macht dir ein riesen Angebot, dass dein Gebet das 27-fache an Belohnung ist. Und normalerweise, die Gebete zu Hause sind für die Frau, die zu Hause mit den Kindern ist. Und nicht für den Mann. Und über Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, im Hadith auch bei Sahih Muslim, dass ein Blinder kam zum Propheten und sagte zu dem Gesandten Allahs, ich bin blind und ich habe keinen, der mich zur Moschee führt. Ich kann nicht sehen. Kannst du für mich einen Ausweg finden, eine Entschuldigung finden in der Religion, sodass ich das Gebet zu Hause verrichte? Er sagte zu ihm am Anfang kurz, ja. Danach rief er den blinden Mann zurück und sagte zu ihm, oh du blinder Mann, hörst du den Gebetsruf? Dann sagte er zu ihm, ja, Gesandte Allahs. Dann hat er zu ihm gesagt, dann musst du zur Moschee kommen. Ein Blinder, er findet den Weg nicht zur Moschee, subhanallah, und für ihn ist es Pflicht, zur Moschee zu kommen. Wie ist es dann mit dir und mir, subhanallah? Wir haben Augen, wir haben ein Auto, wir haben Moscheen um uns herum. Du hast die Kraft dafür, du kriegst so viel Belohnung. Und das Gebet schmeckt auch anders. Ihr wisst das, jeder weiß es selbst, das Gebet ist doch nicht gleich, wenn du zu Hause schnell betest, so schnell, schnell. Und das Gebet in einer Gemeinschaft, in einer großen Reihe. Die Demut ist größer und stärker. Subhanallah, ist unvergleichlich.